Wir sind es diesen Opfern einfach schuldig, in diesen Dingen auch heute noch nachzugehen. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass Angehörige von Opfern es besonders wichtig fanden, dass sie erstens ihre Geschichte erzählen konnten und zweitens dieses, was ihnen widerfahren ist, von der deutschen Justiz ernst genommen wird. Und ein ganz wichtiger Aspekt auch für die Opfer ist, dass ihre Geschichte auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und das ist natürlich auch ein Nebeneffekt dieser Verfahren. Die Ermittlungen der Dortmunder Zentralstelle für die Verfolgung von NS-Verbrechen gehen zumeist zurück auf Vorarbeit aus Ludwigsburg. Dort haben die Länder vor mehr als 50 Jahren eine gemeinsame Behörde eingerichtet, die altes Archivmaterial und Akten sichtet und auswertet. Anschließend beginnt die Arbeit von Staatsanwalt Andreas Brendel gemeinsam mit Experten des Landeskriminalamtes. Das fängt bei Durchsuchungen an und hört teilweise bei Exhumierungen und Ähnlichem auf. Wir haben natürlich auch durch unsere Arbeit sehr viel Bezüge zum Ausland. Wir reisen auch ins Ausland, schauen uns dort Gedenkstätten an, sofern es für uns große Relevanz hat. Aber auch Zeugenvernehmungen und Archive, die im Ausland sich befinden, werden von uns aufgesucht und die dortigen Unterlagen entsprechend ausgewertet. In Frankreich, Italien, den Niederlanden oder Polen waren die deutschen Ermittler schon unterwegs. Aufgrund ihrer Arbeit hat das Landgericht Detmold noch im vergangenen Juni einen früheren SS-Wachmann im Vernichtungslager Auschwitz verurteilt zu 5 Jahren Haft wegen Beihilfe zum Massenmord. Brendel vertrat dort die Anklage. Als Zeuge wurde neben anderen der Auschwitz-Überlebende Leon Schwarzbaum gehört. Für ihn sind Prozesse wie dieser dringend notwendig, auch nach all den Jahren. Ich glaube nicht, dass er ins Gefängnis muss, aber das Urteil steht und das ist für die Nachwelt wichtig, dass solche Verbrechen verfolgt werden müssen. Ins Gefängnis müssen die heute mehr als 90 Jahre alten Täter oft schon deswegen nicht, weil sie nach dem Gesetz gar nicht mehr haftfähig sind. In Detmold wurde auch nur 2 Stunden pro Tag verhandelt, wegen des Gesundheitszustandes des Angeklagten. Gestanden hatte der verurteilte SS-Wachmann im Übrigen nicht, sondern im Gegenteil seine Rolle in Auschwitz beschönigt, so die Überzeugung des Gerichts. Das sei typisch, sagt Staatsanwalt Andreas Brendel. Man kann gar nicht sagen, dass sie uns bewusst anlügen, sondern sie erzählen einfach die Geschichte weiter, die sie sich im Laufe der Jahrzehnte zurechtgelegt haben. Man sieht daran, dass da vieles verdrängt, möglicherweise auch bewusst verdrängt worden ist, um eben nach dem Krieg einigermaßen leben zu können. Solange noch mögliche Täter leben, solange wird auch gegen sie ermittelt, ob es am Ende zur Anklage kommt oder nicht. Gerade erst hat Andreas Brendel ein neues Verfahren auf den Tisch bekommen. Es geht dabei um die Tötungshandlungen im ehemaligen Konzentrationslager Stutthof. Das liegt in der Nähe von Danzig in Polen. Am Ende des Lagers Vergasungen, aber auch systematisches Verhungern lassen, Genickschussaktionen. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen einen Wachmann, der in diesem ehemaligen Konzentrationslager eingesetzt gewesen ist, und zwar von 1942 bis 1944.